Hi people! Hallo Leute! Reinhard and Marina is back! Reinhard und Marina sind zurück! Let's go! Lasst uns anfangen! Today I'm going to talk about hungry for greater things. Heute rede ich darüber, hungrig zu sein nach größeren Dingen. Look. Schau mal. Jesus is my model. Jesus ist mein Vorbild. So I make him the model of my life. Ich mache ihn also zum Vorbild meines Lebens. I learn things from him. Ich lerne Sachen von ihm. And here's what Jesus said. Und Jesus hat Folgendes gesagt. He said, those who believe in me, wer an mich glaubt, they will do the works that I do and greater ones. Wird die Werke tun, die ich tue, und wird noch größere tun. Because I go to the Father. Denn ich gehe zum Vater. I'm 60 years old. Ich bin 60 Jahre alt. And I've been hungry to experience this for probably about 45 years. Und schon seit ungefähr 45 Jahren bin ich hungrig danach, das zu erleben. I was a teenager. Ich war ein Teenager. More than 45 years. Vor über 45 Jahren. Und now so 35 años. 45 years. 45 Jahren. When I was a teenager, I started this journey. Als ich ein Teenager war, habe ich diese Reise begonnen. And I've been pursuing the supernatural ever since. Und ich habe seither nach dem Übernatürlichen gestrebt. Do you know, there is a great, great, great danger in being satisfied. Weißt du, es liegt eine sehr große Gefahr darin, zufriedengestellt zu sein. You know, I know Jesus satisfies the longing of our heart. Ich weiß, Jesus stillt die Sehnsüchte unseres Herzens. But there is a holy dissatisfaction. Aber es gibt eine heilige Unzufriedenheit. That we need to keep inside of us alive. Die wir in uns lebendig halten müssen. Look. Schau. I don't know if you've ever fasted for a long time. Ich weiß nicht, ob du schon mal für eine lange Zeit gefastet hast. But it's really funny. Aber es ist wirklich lustig. If you fast for 2 weeks on water only. Wenn du 2 Wochen nur mit Wasser fastest. Everything will taste good after that. Wird danach alles gut schmecken. Everything you put in your mouth tastes so good. Alles, was du in den Mund steckst, schmeckt so gut. Even bread with butter. Sogar Brot mit Butter. And it's a danger that we are so satisfied because of so many things around us. Es ist eine Gefahr, dass wir wegen all der Dinge um uns herum so zufriedengestellt sind. You know, we have money. Wir haben Geld. We have a good life. Wir haben ein gutes Leben. We have a good job. Wir haben eine gute Arbeit. We have a happy family. Wir haben eine glückliche Familie. So we come to this internal satisfaction. Wir kommen also zu einer inneren Zufriedenheit. That's dangerous. Das ist gefährlich. Why is it dangerous? Warum ist es gefährlich? Do you know what many Christians do? Weißt du, was viele Christen machen? They never live a life hungry for the supernatural. Sie leben nie ein Leben hungrig nach dem Übernatürlichen. Then the doctor says, und dann sagt der Arzt, you have cancer and you have 4 months to live. Sie haben Krebs und nur noch 4 Monate zu leben. And they die. Und sie sterben. It's too late to be hungry for the supernatural. Dann ist es zu spät, um hungrig nach dem Übernatürlichen zu sein. It's very sad. Das ist sehr traurig. But it's true. Aber es ist wahr. So people are not hungry for greater things unless they are in a desperate place and need greater things. Die Menschen sind also nicht hungrig nach größeren Dingen, bis sie an einen Punkt der Verzweiflung kommen und die größeren Dinge brauchen. But many times it's too late. Aber oft ist es dann zu spät. So when I was a teenager, I decided I will always be hungry. Als ich ein Teenager war, habe ich also entschieden, immer hungrig zu sein. You know, I did something with God. Wisst ihr, ich habe etwas mit Gott ausgemacht. I can't say I made a vow because it wasn't a vow. Ich kann nicht sagen, dass ich ein Eid geschworen habe, denn es war kein Eid. But it's kind of a private deal that I did. Aber ich habe eine Art vertrauliche Abmachung mit Gott getroffen. Here's what I said to the Lord. Folgendes habe ich zum Herrn gesagt. I said, Lord, every time I feel that I get complacent. Herr, jedes Mal, wenn ich merke, dass ich selbstzufrieden oder genügsam werde, I will immediately fast. Werde ich sofort fasten. For one reason only. Aus einem einzigen Grund. To stir up a new hunger in my heart. Um einen neuen Hunger in meinem Herzen anzufachen. So my wife never knows when I eat. Meine Frau weiß also nie, wann ich esse. Sometimes she's cooked my favorite meal and I walk in the house, I said, sorry, not eating. Manchmal hat sie mein Lieblingsessen gekocht und wenn ich nach Hause komme, sage ich, tut mir leid, ich werde nicht essen. I'm going to my room and I'm going to be on my knees. Ich werde in mein Zimmer gehen und auf meine Knie gehen. Because I realized I've come to this to this place of what's another word for complacent? You'd like to settle, you know, just settle down for life. Denn ich habe gemerkt, dass ich einen Punkt von sich niederlassen oder wie sagt man denn, meine Genügsamkeit gekommen bin. No, life is good, everything is fine. Also sowas wie das Leben ist gut, es passt alles. Using me. Gott benutzt mich, das Leben ist schön. The moment I perceive this, I will immediately stir up hunger in my heart. In dem Moment, wo ich so etwas wahrnehme, schüre ich sofort den Hunger in meinem Herzen. I will fast and spend time in the presence of Jesus until I fixed my heart. Ich faste und verbringe Zeit in der Gegenwart von Gott, bis ich mein Herz wieder in Ordnung gebracht habe. You know why? Weißt du warum? Because Jesus gave us so many open invitations. Denn Jesus hat uns so viele offene Einladungen gegeben. Jesus never said, he who is a great man of God or a great woman of God. Jesus hat nie gesagt, wer ein großer Mann oder eine große Frau Gottes ist, will do greater things than me. Wird größere Dinge tun als ich. He said, whoever believes. Sondern er hat gesagt, jeder, der glaubt. That's an open invitation. Das ist eine offene Einladung. The open invitation simply means this. Eine offene Einladung bedeutet einfach das. There is nothing that God can do anymore to make it happen. Es gibt nichts mehr, was Gott noch tun kann, um es zu ermöglichen. Now it only depends on you. Jetzt hängt es von dir ab. So why have I seen so many miracles? Also warum habe ich so viele Wunder gesehen? Because I'm hungry for greater things. Weil ich hungrig nach größeren Dingen bin. I'm desperate. Ich sehne mich danach. Do you know what I said? Weißt du, was ich gesagt habe? I said, I will not stop being hungry for greater things until I walk through the cemetery and the dead come out of the grave. Ich werde nicht aufhören, hungrig nach den größeren Dingen zu sein, bis ich zu den Friedhof gehen kann und die Toten aus den Gräbern kommen. That means I'm never gonna be stopped hungry for greater. Das heißt, ich werde niemals aufhören, hungrig für Größeres zu sein. Until the things that are written in the Bible that belong to me are my experience, I will not stop being hungry. Bis ich die Sachen, die in der Bibel stehen, nicht auch erlebe, werde ich nicht aufhören, hungrig zu sein. So every time I think I really, really, really know God. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt kenne ich Gott wirklich gut. I realize I know nothing about him. Stelle ich fest, dass ich ihn nicht wirklich kenne. He's so much greater and richer and bigger. Er ist so viel großartiger und reicher und größer. So more beautiful, so more loving and so more kind. Er ist so viel schöner, so viel liebevoller, so viel gütiger und freundlich. So you must never bring your heart to a place to settle down. Du darfst also dein Herz niemals an den Punkt kommen lassen, dass es sich in Selbstzufriedenheit niederlässt. Here is one of the mottos that I live by. Eines der Mottos, nach denen ich lebe, ist das hier. One of the themes, one of the phrases. Also einer der Sätze, nach denen ich lebe. Live for eternity, start now. Lebe für die Ewigkeit und fang jetzt damit an. This keeps you hungry. Das hält dich hungrig. Because whenever you look at the circumstances and want to settle down, just take things easy. Denn wann immer du auf die Umstände schaust und dich zufrieden zur Ruhe setzen willst, you put your eyes on eternity. Dann richtest du deine Augen auf die Ewigkeit. And you remind yourself. Und du erinnerst dich daran. Right now, I'm already heading the grave. In eben diesem Moment steuere ich darauf zu. Right now, this is my reality. Das ist jetzt gerade meine Realität. Right now, heaven is my real home. In eben diesem Moment ist der Himmel mein wahres Zuhause. Right now, I have to experience heaven. Direkt jetzt und hier muss ich den Himmel erleben. And the more you stir up this desperation and this hunger. Und je mehr du diese Sehnsucht und diesen Hunger schürst, the more you will begin to experience. Desto mehr wirst du anfangen, das zu erleben. Look, through the internet, we've seen thousands of miracles. Weißt du, durch das Internet haben wir tausende von Wundern gesehen. And I'm so excited. Und ich bin so begeistert. I'm always hungry for something greater, something bigger, something crazy. Aber ich bin immer noch hungrig nach noch mehr, nach noch größeren und noch verrückteren Sachen. I'll tell you two stories. Ich erzähle euch zwei Geschichten. That show my hunger for always more. Die meinen Hunger nach immer mehr zeigen. One day, while I was doing a live with Daniel, an einem Tag, wo ich mit Daniel ein Live gemacht habe, a lady wrote in the comments, schrieb eine Frau in die Kommentare, that she has a stiff shoulder and she wants us to pray for her. Dass sie eine steife Schulter hat und wir für sie beten sollen. So I thought, ich dachte also, All right, we could pray for her. Okay, wir können für sie beten. Do you know what happened? Weißt du, was passiert ist? That hunger for more inside of me began to stir me. Dieser Hunger in mir nach mehr fing an, mich aufzurühren. I said to Daniel, call her into my life. Ich sagte zu Daniel, ruf sie in mein Life. We called her into the life. Wir haben sie ins Life geholt. I think there were over 1,000 people watching this. Ich glaube, über 1,000 Leute haben zugeschaut. And I asked her. Und ich habe sie gefragt. I forgot, but I think it was a few years she could not move her arm. Ich habe es vergessen, aber ich glaube, es waren ein paar Jahre, dass sie ihren Arm nicht mehr bewegen konnte. Her arm was stiff. Ihr Arm war steif. She had a little girl with her. I think it was an 8-year-old daughter. Sie hatte ein kleines Mädchen bei sich. Ich glaube, es war ihre 8-jährige Tochter. I said, leave your phone here. Ich sagte, lass dein Telefon hier. Stand back. Und geh einen Schritt zurück. So we can see you. Damit wir dich sehen können. She showed everybody she could not lift her arm. Und sie zeigte uns allen, dass sie ihren Arm nicht hochheben konnte. I said, you're gonna be healed right now in this life. Und ich sagte, du wirst jetzt direkt in diesem Life geheilt sein. Everybody will see this miracle. Jeder wird dieses Wunder sehen. Listen. Hör zu. I go through the same struggles that you go through. Ich gehe durch die gleichen Kämpfe durch wie du. What if she doesn't get healed? Was, wenn sie nicht geheilt wird? You're gonna be very embarrassed. Dann blamierst du dich so richtig. 1,000 people are watching you. 1,000 Leute schauen zu. You have to push through this. Du musst da durchbrechen. You know what happened? Weißt du, was passierte? She lifted up her arm. Sie hob ihren Arm hoch. Her little girl began to cry and weep. Ihr kleines Mädchen fing an zu weinen und zu schluchzen. Be hungry for greater things. Sei hungrig nach größeren Dingen. Another time I was doing a live. Ein anderes Mal, wo ich ein Live machte. While I was doing my live, the Holy Spirit said to me. Sagte der Heilige Geist während des Lives zu mir. Reinhard. Do you believe me? Glaubst du mir? That creative miracles can happen through this internet. Dass schöpferische Wunder durch das Internet geschehen können. When Peter walked and his shadow healed the sick. Wenn Petrus entlang ging und sein Schatten die Kranken heilte. Do you believe a creative miracle can happen in this life now? Glaubst du dann, dass ein schöpferisches Wunder jetzt in diesem Life passieren kann? Internal conversation with God. Das war meine innere Unterhaltung mit Gott. I was hungry for greater things. Ich war hungrig nach größeren Dingen. I said, I do. Und ich sagte, ich glaube es. Jesus said. Jesus sagte. Then say this. Dann sag Folgendes. There's a guy watching me right now. Da ist ein Mann, der gerade zuschaut. The left bottom tooth is missing. Bei dem der letzte linke untere Zahn fehlt. And God is saying he's going to put a brand new tooth in there. Und Gott sagt, dass er ihm einen kompletten neuen Zahn einsetzt. And I did. Und ich habe es so gesagt. The woman sent us a photo. Seine Frau schickte uns ein Foto. In that instant, God put a tooth in there. In genau dem Moment hat Gott ihm einen neuen Zahn eingesetzt. His wife said, "Look at my teeth, the teeth of my husband." Seine Frau sagt, schau dir die Zähne meines Mannes an. All of the teeth were a little bit yellow. The last one was perfectly pure white. Alle anderen Zähne waren ein bisschen gelblich, nur der letzte Zahn war ganz weiß. She said, "Look what God did." Sie sagte, schau mal, was Gott getan hat. Be hungry for greater things. Sei hungrig nach größeren Dingen. You will have as much as you are hungry for. Du wirst so viel haben, wie du hungrig danach bist. The more I have, the more I want. Je mehr ich habe, desto mehr möchte ich. My decision. Das ist meine Entscheidung. And Jesus said. Und Jesus sagte. He who has much. Wer viel hat. To him will be given much. Dem wird viel gegeben werden. Choose your hunger. Wähle deinen Hunger. Thank you for watching us. Danke, dass du uns zugeschaut hast. Remember. Denk daran. If you liked it, then click the little like sign. Wenn es dir gefallen hat, dann klicken auf den Daumen hoch. Share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. Send us your comments. Schick uns deine Kommentare. Tell us the miracles that you experienced because you were hungry. Erzähl uns die Wunder, die du erlebt hast, weil du hungrig bist. Thank you. Danke.